über die Austritte in der katholischen Kirche. Das Fräulein Mandala und Herr Reinhard sitzen im Café mit Blick auf den Hauptbahnhof. Turbulentes Treiben am Bahnhofsplatz. Menschenmassen durchqueren die lange Halle auf dem Weg zu den schnaubenden Zügen und Grüppchen von Pfandsammlern schleichen um die Mülleimer, aus denen leere Gebäcktüten quillen. Manche von ihnen haben Taschenlampen dabei und Baumwollhandschuhe an, wenn sie nach Dosen oder Flaschen suchen. Sicher landet die ein oder andere Bierflasche in den Tonnen, doch ist der Andrang schlicht zu groß, um am großen Bahnhof noch richtig Geld zu machen. Geht der eine, kommt der andere. Ein normaler Passant kann die Uhr danach stellen. Herr Reinhard und das Fräulein Mandala sitzen in ihrem Lieblingscafé am hinteren Rande der Wartehalle auf einer Empore mit Blick auf die ankommenden und abfahrenden Züge. Vor ihnen zwei Gläser Pastis und ein Aschenbecher auf der Mitte des Tisches, der mit einem Tischtuch aus rot-weißen Karos bedeckt ist und auf dessen Mitte eine beige Kerze steht. Das Wachs der Kerze ist an einigen Stellen auf das Tischtuch getropft und Herr Reinhard zündet sich eine Zigarre an, bevor er einen kleinen Schluck der milchigen Flüssigkeit seine Kehle hinabstürzen lässt. Er nimmt die Tageszeitung in die Hände und zitiert, während er immer wieder auf die Reaktionen des Fräuleins achtet. Immer mehr Menschen treten aus der katholischen Kirche aus. Im letzten Jahr sind so viele Menschen ausgetreten wie noch nie zuvor. Die Deutsche Bischofskonferenz sagt, es sind rund 523.000 Menschen ausgetreten. Im Jahr 2021 waren es rund 359.000. Mein wertes Fräulein, hätten Sie es gedacht? Das sind viele Leute, setzt das Fräulein an und fährt fort. Ein Austritt gilt als Kündigung der Mindestloyalität. Andererseits muss man keine Kirchensteuer mehr zahlen, ist man aus der Kirche ausgetreten. Wie verhält es sich eigentlich bei den Evangelien? Herr Reinhard blickt eine halbe Minute in die Zeitung, dann seufzt er und sagt: Auch viele. Mindestloyalität, was soll das schon anderes sein als das Geld, welches man an die Kirche bezahlt? Kirchenrechtler sprechen davon, dass Deutschland sich stark verändern wird, dass beispielsweise kirchlich geführte Kindergärten verschwinden werden. Was meinen Sie? Was sind die Gründe für die Austritte von über einer halben Million Menschen? Das Fräulein zuckt mit den Schultern. Dann nippt es ebenfalls am Pastis und antwortet: Ich war nie gläubig. Religion erschien mir immer als überdimensionales Angstgebäude, das beispielsweise einem in mittelalterlichen Verhältnissen lebenden Bauern die Missernte erklärte. Im Rahmen der Religion und im Namen Gottes geschieht so viel Leid. Nein, das war nie was für mich. Und erst der Umgang mit Schutzbefohlenen. Ich denke, die Missbrauchsskandale und die Tatsache, dass die modernen Gesellschaften von moderner Technologie nur so strotzen, widersprechen den Gläubigen, an den alten Strukturen festzuhalten. In Zeiten der Inflation will man sein Geld zusammenhalten und keinen Verbrechern zuschustern. Ich war auch nie sonderlich gläubig, erwidert Herr Reinhard und fährt fort. Moralisches und ethisches Engagement, wie beispielsweise das Kirchenasyl, war nie anerkanntes gesetzliches Mittel. Es gab den Geflüchteten nur ab und an mehr Zeit, um alle Mittel auszuschöpfen, doch noch in Deutschland bleiben zu können und nicht in unmutbare Zustände zurück abgeschoben zu werden. Ich las jüngst in einer anderen Zeitung, dass diese Hintertür der Menschlichkeit nun auch geschlossen werden soll, ganz heimlich, still und leise. Fräulein, glauben Sie denn an einen Gott unabhängig von kirchlicher Tradition? Aber Herr Reinhard, was soll dieser Unfug? Erwidert das Fräulein Mandala und schnaubt. Ich möchte wissen, wovon ich spreche, und mag wissen, woher all dies Elend rührt. Glauben Sie denn noch oder denken Sie schon? Herr Reinhard lacht. Ach, wertes Fräulein Mandala, ich glaube an Menschen. Es waren immer ganz irdische Gestalten auf diesen Erden, die mir halfen, war ich in Not oder brauchte Beistand. Manchmal aber, wenn ich den Sternenhimmel weit weg von der Lichtverschmutzung der Stadt erblicke, dann überwältigt mich dies so dermaßen, dass ich meine, mit dem All zu verschmelzen. So schön ist das. Ja, so schön ist das, sagt das Fräulein, und dann lachen beide.